Und damit kommen wir im Konzert auf WDR 3 zum dritten Mitschnitt von den diesjährigen Hildener Jazztagen. Der Posaunist Klaus Heidenreich, seit 2008 Mitglied der NDR Big Band als Nachfolger Nils Landgrens, er gastierte in Hilden mit einem hochkarätigen Quartett, zu dem drei WDR Jazzpreisträger gehören, Sebastian Sternal und mit Robert Landvermann und Jonas Burgwinkel Musiker, die als Rhythmusgruppe des Pablo-Held-Trios erstmals aufhorchen ließen, mittlerweile aber als Gespann äußerst gefragt sind und unter anderem auch in Sebastian Sternals Streicherprojekt Symphonic Society auftauchten, nebst dem Bandleader dieses Quartetts Klaus Heidenreich. In Hilden präsentierte er Material seines in 2 Wochen erscheinenden Albums Man on Wire, der zweiten CD dieses vor 3 Jahren gegründeten Quartetts. Vielen Dank. Thank you. Vielen Dank. Ich nutze die Gelegenheit, meine Mitmusiker nochmal Ihnen vorzustellen. Da haben wir an diesem wunderschönen Flügel Sebastian Sternhall. Die anderen beiden haben auf jeden Fall, glaube ich, schon mehrfach in diesem Ambiente gespielt. Am Schlagzeug Jonas Burgwinkel. Und am Kontrabass Robert Landvermann. Das nächste Stück, was wir spielen, trägt den Titel Unentschieden. Klaus Heinreich. Thank you. Vielen Dank. Dankeschön. Das war das Stück Kennisch. Genau, das Stück hieß oder heißt immer noch Kenyish, ist dem großartigen Flügelhornisten und vor allem auch Komponisten Kenny Wheeler gewidmet. Das Stück, was wir jetzt spielen, heißt Last Minute Jam. Und damit möchten wir uns verabschieden und herzlichen Dank. Einen schönen Abend noch. Dankeschön. Jonas Burgwinkel, Robert Landfermann, mein Name ist Klaus Heidenreich und das neben mir ist Sebastian Sternhall. Vielen Dank. Klaus Heidenreich, Posaune, Sebastian Sternhall, Piano, Robert Landfermann, Bass und Jonas Burgwinkel, Schlagzeug.